Das, was im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt, indem er es ausspricht. Damit guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute die Sprache der Musik. Wie können wir genau hören, wie neugierig sein? Was hat Komponieren mit Denken zu tun? Was Denken mit Zuhören? Und was Denken und Zuhören mit Lust? Wie lässt sich adäquat über Musik nachdenken? Oder denkt die Musik etwa selber? Denkt es in ihr? Mit der Sprache teilt die Musik die Tücken der Beziehung von Form und Inhalt, die nicht zuletzt ihre Ästhetik ausmacht. Zu Papier gebracht oder vielmehr zu Gehör gebracht wird sie, also in eine Form, formalisiert und objektiviert vom Subjekt. Gehorcht sie gar einer Grammatik? Paradoxerweise ist die Musik ebenso abstrakt, strukturell wie sinnlich wahrnehmbar. In welcher Konstellation stehen Komponistin, Musik, Hörer zueinander? Geht es vorrangig um Ausdruck oder um Eindruck? Haben wir einen Expressionismus oder einen Impressionismus oder etwas ganz anderes? Was aber bedeutet die Musik? Was passiert in der Musik? Welche Bedürfnisse sind in ihr? Und was ist neue Musik? Wir werden dazu drei längere Beiträge hören, jeweils ungefähr eine halbe Stunde. Zunächst eine Vorrede von Paul Stephan, dann der erste Beitrag von Martin Dornis, ein Vortrag, den er 2014 in Leipzig gehalten hat. Über die musikalische Aneignung der Zeit. Danach zwei kurze Intermezzi, eins von der Redaktion Sachzwang FM über gebrochenen Fortschritt und eine Notiz von Eric Hobsbawm über Kataklysmus und Avantgarde. Dann folgt der zweite längere Beitrag von Lars Quartfasel von 2008. Ich fühle Luft von anderem Planeten. Dann noch ein Intermezzo von Iris Dankemeyer über Adorno und das Hören. Und schließlich der letzte längere Beitrag von Aljoscha Bilsma. 2012 gehalten in Freiburg dieser Vortrag über Adorno und die Zwölftonmusik. Nun nicht philosophischer als die Musik. Sie ist ein Medium menschlichen Ausdrucks, das nicht sprachlich, nicht einmal bildlich verfährt. Vielleicht die menschliche Praxis, die am wenigsten rational ist ohne völlig desorganisiert zu sein, abgesehen von der Sexualität und dem Tanz. Aber gut, man kann ja auch fragen, ob nicht zwischen Tanz, Sexualität und Musik ein sehr inniger Zusammenhang besteht. Gerade die Musik wurde von zahlreichen Philosophen nicht nur als ein Gegenstand der Philosophie unter vielen angesehen, als Philosophie über die Musik, sondern es wurde ein innigeres Verhältnis von Musik und Philosophie gedacht, eine Philosophie der Musik und eine Musik der Philosophie. Ich denke etwa an Schopenhauer, für den die Musik der unmittelbare sinnliche Ausdruck des Übersinnlichen ist, an Nietzsche, an Adorno und an Deleuze. Es fängt ja bereits damit an, dass auch Worte Klänge und Geräusche sind und daher jedes Sprechen, auch das Philosophische, eine bestimmte Klangfarbe, eine bestimmte Stimmung vermittelt, die zum Inhalt des Gesagten in keinem bloß Äußerlichen, sondern einem wesentlichen Verhältnis steht. In diesem Sinne kommt ja dem Vortrag in der Philosophie eine ganz erhebliche Bedeutung zu, da er im Gegensatz zum geschriebenen Text viel größere unmittelbare Möglichkeiten der Demonstration des Gesagten mit den Mitteln der Stimme als dem Menschen von Natur aus ihr eigenes Instrument bietet. Man denke etwa an Aufzeichnungen von Vorträgen und Gesprächen Adornos und Heideggers, die vor allem durch ihre performative Kraft überzeugen, teilweise den Auftritten von Sängern gleichen. Die Stimmung, auf die wir uns in unserem Namen beziehen, also Erhagionische Assoziation für radikale Philosophie, ist die, die Nietzsche als erhagionisch beschreibt. Über der Welt schwebend und zugleich in sich ruhend. Ähnliches impliziert die Metapher der Harfe als Instrument des Apoll, des griechischen Gottes, des Lichtes und der Erkenntnis. Die Harfe war etwa auch wichtiger Forschungsgegenstand des Pythagoras, einer der ersten Philosophen der europäischen Geschichte und seiner Schüler. In den Seitenverhältnissen der Harfe erkannten sie die harmonische Gesetzmäßigkeit der Welt als Ganzer. Ich beziehe mich hier natürlich auf Nietzsches Text, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Adorno schreibt zum Beispiel in der Einleitung in die Musiksoziologie, Zitat, Nietzsche hat bis heute von allen am meisten zur sozialen Erkenntnis der Musik beigetragen. Im Gegensatz zu Apoll, eben dem Gott der Harfe, steht Dionysos, der Gott des Rausches und der Dunkelheit. Das ihm zugeordnete Instrument ist die Lyra. Die Musik hat also einen Doppelcharakter. Sie setzt einerseits die Mächte des Rausches frei, andererseits kann sie diese auch mäßigen. In seiner Schrift sieht Nietzsche das Dionysische als Gefährdung wie Möglichkeitsbedingung jeglicher Kultur an. Das apollinische Subjekt muss sich vor ihm schützen, bedarf seiner aber zugleich auch als Fundament seiner Existenz, steht der Rausch doch für eine besonders produktive, besonders intensive Begegnung mit der Wirklichkeit, also mit dem Objekt. Ähnlich müsste man eben auch das Verhältnis von Philosophie und Musik als radikaler Nichtphilosophie denken. Natürlich muss die Philosophie beherrscht, organisiert, harmonisch sein oder wenigstens danach streben. Trotzdem kann sie nur produktiv sein, indem sie die Nichtphilosophie nicht einfach ignoriert, sondern in sich aufzunehmen versteht. Es wagt, die Aufmerksamkeit auf das von ihr verdrängte Unbewusste zu lenken. Das meint vielleicht Adorno, wenn er sagt, man müsse mit den Ohren denken. Das wäre ja vielleicht der Traum nicht nur des Philosophen, sich mit den Klangwellen der Harfe und der Flöte durch die Welt zu bewegen, vielleicht sogar mit Deleuze gedacht, noch radikaler dem reinen Geräusch als Schrei zu folgen, der in den Ohren brennt und auf eine Ordnung der Dinge jenseits der Grenzen von Subjektivität und Identität verweist. Im Gegensatz zu vielen anderen Künsten, etwa Malerei oder Skulptur, verläuft die Musik deutlich erkennbar, augenscheinlich oder ja, ohrenscheinlich sozusagen, deutlich erkennbar in der Zeit und gilt deshalb nicht ohne Grund als die Zeitkunst überhaupt. Also ja, Musik als Zeitkunst sozusagen. Was allerdings nicht heißt, dass anderen Künsten dieser Zeitcharakter abginge. Also ja, wenn ich jetzt an den Roman erinnere oder namentlich an den Film auch, da ist ja auch immer der zeitliche Verlauf entscheidend. Dessen ungeachtet ist der zeitliche Verlauf, also in der Kunstform der Musik, also am deutlichsten sichtbar. Hörbar. Bevorzugt in der Musik kann deshalb auch künstlerisch bearbeitet werden, was also für das menschliche Leben von existenzieller Bedeutung ist, nämlich dass er also sein Leben in der Zeit verbringt, dass dieses Leben als individuelles durch die Zeit mit Anfang und mit Ende begrenzt ist, also mit Geburt und dem Tod, und dass ein Mensch mit der im Großen und Ganzen gesehen doch wenigen zur Verfügung stehenden Lebenszeit, dass mit dieser also etwas Sinnvolles angefangen werden muss oder soll oder kann. Und die Problematik, dass ja ständig jemand einem Zeit stiehlt oder Zeit als knapp gilt, deshalb gespart werden oder je nach Gusto auch entschleunigt werden muss. Was Marx als den Kern des revolutionär anzueignenden Reichtums bestimmt, nämlich die Disponible Time, ist also auch zentral für die Thematik der Musik, einmal weil also Musik selbst ein Teil dieses gesellschaftlichen Reichtums ist in seiner Fülle und weil sie innerhalb diesen, ähnlich vielleicht wie Marx das für die Sprache formuliert in den Grundrissen, dass sie sowohl Mittel des Ausdrucks ist, als auch ja, das Ausgedrückte selbst, also das, worum es eigentlich überhaupt geht. Wobei nicht nur darzustellen ist, dass die Musik die Ausführenden und die Hörenden, die Konsumierenden mit der Zeit konfrontiert, sondern dass sie eben selbst auch zentrales Medium der Hervorbringung von Zeit und ihres Subjekts ist. Speziellere Formen der Konfrontation mit der Zeit im historischen Verlauf der Grundthese folgend, dass ja, Musikgeschichte als ein Ausdruck von Menschheitsgeschichte zu verstehen ist, wie der marxistische Musikwissenschaftler Knebler sich das also ausformulierte. Knebler, Georg Knebler, Geschichte als Weg zum Musikverständnis. Beziehe mich da also ganz zentral auf einen Text des Dirigenten und Musikwissenschaftlers Peter Gülke, der ausführt, dass die Musik den Menschen mit seinem vergänglichen Charakter konfrontiert, was also mit basalen Vorstellungen des Materialismus korrespondiert, nämlich den Menschen als ein sinnliches, körperliches und endliches Wesen zu betrachten. Ich verweise auf Ludwig Feuerbach, der den Menschen als ein in der Zeit existierendes Wesen bestimmte. für Gülke ergibt sich eine Nachbarschaft von Musik, Vergänglichkeit und der Zeit aus dem dialektischen Charakter oder aus einem von ihm sogenannten dialektischen Charakter der Musik, der darin besteht, dass es in der Musik immer ein zugleich von Erklingen und von Verklingen gibt. Also Töne tauchen auf und verschwinden wieder und tauchen neu auf und verschwinden erneut. Und dieses Auftauchen und Verschwinden gehört zu den Zentraleigenschaften von Musik. Und das ist das, was der Gülke als den dialektischen Charakter der Musik bestimmt und was ihre Nachbarschaft zur Zeit und zur Vergänglichkeit, ja, und eben auch zum Tod bedingt. Musik könne nur durch sinnlich nicht Präsentes, durch Erinnerung und Erwartung verstanden werden. Also ein Ton, der bereits verklungen ist, ist ganz wesentlich für den aktuell erklingenden Ton, und die Vorausahnung auf künftige Töne, die halt noch erklingen werden, also bestimmte Erwartungshaltungen, machen also ganz wesentlich den Charakter der Musik aus. Deswegen ja, kann sie also nur durch sinnlich nicht Präsentes, durch Erinnerung und Erwartung verstanden werden. Das war ein Adorno-Gedanke. Der Musikwissenschaftler Karl Dahlhaus sagt, dass die Musik ihr eigentliches Dasein überhaupt erst in dem Moment erhält, bekommt, in dem sie also bereits vergangen ist. Es geht also im Kern darum, sich einerseits an vergangene Töne zu erinnern und sich künftige vorauszuahnen. Und ja, und zwischen diesem Erinnern an Vergangenes und dem Vorausahnen von Künftigen wird also so ein Spannungsbogen gesetzt, ja, zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Das menschliche Erinnerungsvermögen wird also beim Hören von Musik dazu genötigt, den je erklingenden Ton, den augenblicklich erklingenden Ton ins Verhältnis zu setzen, einerseits zu den künftigen und andererseits zu den vergangenen Tönen. Letztlich besteht Musik nur aus einem einzigen Augenblick, aber dieser eine Augenblick umgreift also durch diese Erinnerung und Vorausahnung, also sowohl das Vergangene als auch das Gegenwärtige. Gülke sagt, Musik ist in dem Sinne ein immerwährendes Jetzt, das kein Vorher und kein Nachher kennt. Aus diesem Grund ist es so, dass Musik ein grundlegend anderes als das herkömmliche Verhältnis von Zeit erzwinge. Also dieser Charakter der Musik, ihr Erklingen und Verklingen bewirkt, dass sie gewissermaßen ihr eigenes Enden, ihr Aufhören, ihren eigenen Tod, dass sie das also gewissermaßen überdauert. So ist es möglich, dem Verklingen nachzulauschen, und Musik kann in unserer Rezeption dann anwesend sein, ohne wirklich real noch zu erklingen. Weshalb die Musik und Musiker im Allgemeinen auch so in der Alltagskultur, denken wir an Begräbnisse oder so, zu den Erstzuständigen beim Abschiednehmen auftreten. Also halt ein Mittel halt der Trauer, des Ausdrucks von Trauer und der Konfrontation mit Trauer. Auch als tönende Prozesse enden Musikstücke grundsätzlich noch nicht dann, wenn also der letzte Ton aufgehört hat zu erklingen, sondern die klingen nach. Sie wirken fort, nachdem sie bereits verklungen sind, und zeigen damit an, dass das je Endliche, das materiell Endliche an sich schon aus sich heraus über sich selbst, über seine Endlichkeit hinausweist. Also dass im Endlichen es auch ein zentraler Gedanke der Hegelischen Dialektik, dass das Endliche aus sich heraus bereits auf das Ewige, auf das Unendliche verweist. Diese adornische Formulierung des mit den Ohren Denkens ist eine Komponente dieses Denkens mit den Ohren, dass also Endliches, Sinnliches und ein Fortexistieren nach dem Ende sich eben nicht grundsätzlich ausschließen, sondern wesentlich miteinander und aufeinander vermittelt sind. Ja, so gedacht mit den Ohren gedacht, würde also auch der Tod letztlich nicht das letzte Wort behalten. Der frühe Musiktheoretiker und Komponist Adam von Fulda reklamierte einst in seiner Abhandlung De Musica von 1490, proklamiert er für die Musik die Qualität einer sogenannten Meditatio Mortis, also eines Nachdenkens über den Tod. Und ja, Goelke vermutet in diesem Zusammenhang, dass ihn die Dialektik, also dieser von mir schon skizzierte dialektische Charakter der Musik, dass ihn das also vor einer verflachten Interpretation dieser Meditatio Mortis, also bloßes, ja, ich denke halt mal über den Tod nach, bewahrt hat und ja, ihn zur radikaleren griechischen Interpretation dieser Meditatio Mortis hingezogen hat. Nämlich so, wie es bei Platon formuliert ist, philosophieren lernen heißt sterben lernen. Also in dem Sinne dann auch die Auseinandersetzung mit der Musik ist eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Sterben müssen. Die Musik erzwingt also nicht lediglich über den eigenen Tod nachzudenken, sondern gleichermaßen nur, wer sich dem Gedanken an den eigenen Tod, an die eigene Endlichkeit aussetzt, ist überhaupt in der Lage, dem Leben standzuhalten. Es gibt im Individuum durchaus kein einheitliches Erleben von Zeit, sondern Zeit hat eben immer diese individuelle, subjektive Seite auch. Der Philosoph Johann Gottfried Herder hielt die Musik, also das Organ, was sie aufnimmt, also das Ohr, für das der Seele am nächsten stehende Sinnesorgan, was heutzutage auch von Teilen der hirnphysiologisch orientierten Naturwissenschaft dahingehend gestützt wird, der Hirnforscher Ernst Pöppel mit den Gedanken formuliert, dass dass wir von biologischen Rhythmen, Aktivitäts- und Ermattungsphasen bis hin zu berufsbedingten Fixierungen, dass sich in uns diese unterschiedlichen Zeitverläufe und Zeitrhythmen in uns im eigenen Lebensrhythmus stets überkreuzen, dass also permanent zahlreiche Uhren quasi neben und gegeneinander in uns ticken. Bereits der spätrömische Philosoph Augustinus formulierte, dass stets unterschiedliche Rhythmen, Zeitrhythmen im Leben eines jeden Menschen nebeneinander herlaufen. Also er formulierte diesen Gedanken wie folgt: Ich hingegen, ich bin zersplittert in die Zeiten, deren Zusammenhang ich nicht kenne. Meine Gedanken, die innersten Eingeweide meiner Seele, werden zerfetzt vom Aufruhr des Mannigfaltigen. Also immer verschiedene Zeitebenen, die in einem einzelnen Menschen miteinander und gegeneinander laufen und quasi von Natur aus durchaus nicht einheitlich sind. Die werden also erst gebündelt und zusammengebracht. Und Musik erfüllt dabei eine wesentliche Aufgabe, indem sie diese unterschiedlichen Zeitverläufe zu bündeln vermag, indem sie nämlich den Horizont einer übergreifenden Zeitlichkeit sichtbar oder eben besser hörbar machen kann. Der Musik kommt also eine zentrale Rolle zu bei der historischen Herausbildung des Menschen als Subjekt, also als in Zeit und auch Raum sich identisch denkenden und identisch gedacht werdenden Wesens. Der Mensch als, ja, als modernes Subjekt bearbeitete für Christoph Türke aus bearbeitete Rituale, die ihn zu diesem Subjekt machten, musikalisch. Und Musik ist sowohl Ausdruck als auch Mittel der Konstitution des Subjekts. Und das Subjekt ist per se das zeitliche Wesen, nämlich sowohl identisch als auch veränderlich in der Zeit verlaufend. Die Musik schafft also sowohl Zeit als auch vollzieht sie sich in ihr, weshalb ihr also durchaus zeitschaffende Kompetenzen zukommen. Die Musik und das ihr Wesenskern verläuft also gleichzeitig in der Zeit, die sie gleichwohl selbst als solche überhaupt erst begründet, wodurch sie dann in der Lage ist, die Menge an gegenwärtig verfügbarer Zeit zu steigern, indem sie die Einheit des Vergangenen mit dem Künftigen zu begründen versucht. Und damit kann Musik dann aber auch einen entscheidenden Beitrag leisten, die scheinbar objektiv verlaufende Zeit gesamtgesellschaftlich anzueignen. Goethe formuliert, die Musik verschafft das befreiende Gefühl einer fremden und willkürlichen oder gar an uns heranspülenden Zeit, nicht länger ausgeliefert zu sein, sondern sich in einer selbstbestimmten Zeit zu befinden. Und da verweise ich auf einen Text von der, also des Philosophen Hans-Jürgen Krahl zur Wesenslogik der marxischen Warenanalyse, in dem er das also proletarische Klassenbewusstsein wesentlich als ein höhere und staunende Zeitbewusstsein bestimmt. Herrschaft und Ausbeutung, führt Krahl aus, gründen wesentlich darin, dass den Menschen ihre Lebenszeit enteignet wird. Und genau das erklärt, warum sich Menschen bis auf den heutigen Tag von Staat und Kapital ausbeuten und beherrschen lassen. Warum sie sich die Lebenszeit stehlen lassen? Nämlich genau deshalb, weil sie nicht als solche, nicht als ihre eigene Lebenszeit betrachten, weil ihnen ihr zeitlich verlaufendes Leben notwendig nicht als solches erscheint, also nicht als die eigene Lebenszeit. Die kapitalistische Gesellschaft zementierte sich im Zuge also dessen, was Marx die sogenannte ursprüngliche Akkumulation des Kapitals nennt. Also die kapitalistische Gesellschaft zementierte sich in den Köpfen und Körpern als ein falsches Naturgesetz ein, indem sie ein ihr entsprechendes Zeitbewusstsein in ihnen verankerte. Nämlich die Zeit als eine angeblich objektiv verlaufende Größe, die erst nachträglich aufzufüllen sei mit Inhalt. Unter dem Diktat der Verwertung des Werts erscheint es dann zwangsläufig als selbstverständlich, dass eine bloß noch objektiv verlaufende Zeit nutzlos zum Erwerb bzw. Ausgeben von Geld vergeudet wird, anstatt sich genau von diesem Zwang befreien. Der Kern des Reichtums, das also, was Marx die Disponible Time nennt, ist heute für viele Menschen nicht mehr denkbar und eine Zeit, die weder für die Produktion noch für die Reproduktion noch für geldvermittelten Konsum vergeudet wird, ist kaum vorstellbar. Das möchte ich durchaus nicht moralisieren, entspricht es doch den Bedingungen spätkapitalistischer Vergesellschaftung unter kulturindustriellen Bedingungen. Allerdings, wenn die Grundlage von Emanzipation, nämlich diese Disponible Time, nicht einmal mehr ansatzweise noch vorstellbar ist, dann hat materialistische Kritik an den bestehenden Verhältnissen in der Tat ein handfestes Problem. Über eine Auseinandersetzung mit der Zeit und der Zeit in der Musik ist es möglich, einen Begriff der Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums sich zu erarbeiten, nämlich im Sinne einer zunehmenden individuellen Verfügung über Disponible Time. Alle Ökonomie, formuliert Marx in den Grundrissen, soll sich auf eine Ökonomie der Zeit reduzieren. Im Übrigen, aber das nur am Rande, bestimmt Marx auch das Komponieren als das Beispiel für tatsächlich freie Arbeit. Ja, also gesellschaftlicher Reichtum bedeutet letztlich Zeit. Aller gesellschaftlicher Reichtum ist kristallisiert in Zeit. Und sie sich anzueignen, die Zeit anzueignen, bedeutet dann also im Kern, die Zeit dem Staat bzw. dem Kapital zu entreißen und in Disponible Time, also in freie Zeit, Zeit zur freien Verfügung umzuwandeln. Damit bündeln sich die Themen Musik, Zeit und befreite Gesellschaft wie unter einem Brennglas. Laut Gülke vereint die Musik eine im Jetzt bewerkstelligte Konzentration und vergegenwärtigte Erinnerung und vergegenwärtigte Zukunft. Was auch, wie wiederum dieser Hirnphysiologe anmerkt, der Töppel, dazu führt, dass sich mit Musik umgehende Menschen oft besser konzentrieren könnten. Das hat auch Bedeutung, gerade in der spätkapitalistischen Zerstörung des Individuums. Das ist ein Grundmoment der spätkapitalistischen Zerstörung des Individuums, dass ein kontinuierliches Zeiterleben destruiert wird. Also Adorno bestimmt in dem Text zur Aufarbeitung der Vergangenheit heute, dass das Zeitbewusstsein des einzelnen Individuums als ein punktförmiges, also ein Wesen, das eigentlich keine Vergangenheit und auch keine Zukunft mehr so richtig hat, sondern eben nur noch im einzelnen Moment existiert und jeweils so umhergetrieben wie ein Korken, so im Meer umhergetrieben, in den Wellen umhergeschleudert von allen möglichen Ansprüchen der Gesellschaft und der nicht beherrschten Triebe und der Ansprüche des Über-Ichs, aber eben keine Beherrschung darüber in irgendeiner Weise. Ja, und gerade mittels der Musik könnte es möglich sein, aus diesem Prozess der spätkapitalistisch zerfallenden Individualität durch eine konzentrierte Auseinandersetzung mit der Musik befreiende Momente für das Individuum herauszusprengen. Ich hatte ja schon diesen Gedanken von dem Georg Knebler erwähnt, dass Musikgeschichte als Menschheitsgeschichte zu bestimmen ist. Und ja, sie soll also hier aufgelöst sein auf die Seite der Musik hin. Und die Frage gestellt werden, wie drückt sich die spezifische Stellung der Zeit im jeweils bestimmten historischen Augenblick jeweils musikalisch aus, wobei das einzelne Musikstück quasi ja mit in Anlehnung an Walter Benjamin als erstarrte Zeit oder als dialektisches Bild zu betrachten ist, indem also jeweils eine ganz bestimmte gesellschaftliche Konstellation sich ausformuliert hat. Ja, also wie erfolgte die jeweilige musikalische Konfrontation zu jeder je bestimmten Zeit? Gustav Mahler sagte mal über irgendeine seiner Sinfonien, ich glaube es war die dritte, von der war er so hellauf begeistert, nachdem er sie geschrieben hatte. Und er meinte, diese Sinfonie, die sei so genial, die wird bestimmt noch in 5 Jahren gespielt. Also man kann sich ja relativ problemlos eine bestimmte Zeit, also sagen wir eine halbe Minute vorstellen, in der quasi überhaupt nichts passiert, also in der kein Geräusch, kein Ton erklingt. Lässt sich also unterteilen, strukturieren durch gleichmäßige, regelmäßige Impulse, Tonimpulse, die also in regelmäßigem Abstand ertönen. Also das nennt man also in der Musik den Puls. Also ich mach's mal bloß als Beispiel, gleichmäßig und regelmäßig. Natürlich dann denkbar in verschiedenen Geschwindigkeiten. Also damit ist erstmal eine grundlegende Strukturierung eines zeitlichen Verlaufs durch gleichmäßige Impulse gesetzt. Und ja, also in der Musik der Moderne, also dann spätestens so in etwa dann ab dem 16. Jahrhundert, 16., 17. Jahrhundert, Bach hat das dann ganz maßgeblich vorangetrieben, wurde es dann also üblich, diese gleichmäßig verlaufenden Impulse durch Takte zu strukturieren, dass man in den Takt einführt, also diese gleichmäßigen Impulse in Takte aufteilt. Also wieder dasselbe, aber eben geordnet in Vierergruppen. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das wäre also der Vierertakt, ne? Viervierteltakt beispielsweise. Was ich will, ist so grundlegende musikwissenschaftliche Begriffe mal zu bringen. Ne? Also das erste der Puls, das zweite der Takt, der dritte zentrale wäre also das Metrum. Das Metrum, das also bestimmt also die Betonungsordnung dieser Gruppen. Also das wäre im klassischen Viervierteltakt, wäre dann also der erste Anschlag stark und der zweite leicht und der dritte wieder etwas stärker und der vierte dann ganz leicht. Also das ist das Metrum. So, und über diesem Metrum wäre dann jetzt quasi noch eine Melodie möglich, also dann der Rhythmus, dass jeweils innerhalb dieses Rhythmuses dann eben Töne mit bestimmter Tonhöhe und eben bestimmter Länge dann eben dann dazu erklingen. Das wäre also dann der vierte grundlegende Begriff, also der des Rhythmus. Ja, also die Zeit, die musikalische Zeit ist also hier in dieses Raster von Metrum, Takt und Rhythmus in dieses Raster gebracht. Also da steckt da drin, also wie in einem Korsett. Ja. Und ein wesentliches Moment also neuer Musik besteht also darin, dass sie also die musikalische Zeit versuchte, aus diesem Raster zu befreien und quasi diese einzelnen Grundparameter der Musik quasi auseinanderzusprengen. Also die Einheitlichkeit der Zeit, die zwischen zwei Taktstrichen ist und denen alles, was zeitlich passiert, aufeinander bezogen scheint, die wird dann hier durchbrochen. Sogenannte neue Musik ist nicht die jeweils jüngste Musik, sondern als Fachausdruck bezeichnet sie die endgültige Aufkündigung der konventionellen klassischen Formen nach 1900. Und man fragt sich, warum ausgerechnet nun zu Beginn des 20. Jahrhunderts sich derart revolutionäre Umbrüche im musikalischen Material vollziehen. Hat das seinen Grund in innermusikalischen Entwicklungen, die ja über die Jahrhunderte von Barock, Klassik, Romantik und Impressionismus immer gewagtere Ästhetiken hervorgebracht haben? Oder hat das seinen Grund in der außermusikalischen Gegenwart einer Welt, die zwar mit den jüngsten Erfindungen wie Automobil, Flugzeug, Telefon, Grammophon und Stummfilm die Welt umwälzt, aber auch schon die Erfindung von Panzer, Giftgas und Maschinengewehr vorausahnen lässt? Einer wie nie zuvor beschleunigten Welt, die für manche immer komfortabler geworden ist, aber noch den hinterletzten Winkel der Erdkugel kolonisiert und ihrer Ausbeutung unterworfen hat. Doch ist die Frage falsch gestellt. Musik kündet immer schon von ihrer Zeit und deren Menschen, deren gesellschaftlicher Entwicklung. So lebte die strukturelle Harmonie des Barock als höfische Kunst von zeitgemäßen Ordnungsvorstellungen der herrschaftlich-absolutistischen Kultur. Und schon die Ausdrucksformen von Romantik und Impressionismus entstehen in einem 19. Jahrhundert, das der Subjektivität des aufgeklärten Menschen zunehmend suspekt wird, in jener so formierten wie turbulenten Gesellschaft, die zwischen bürgerlicher und reaktionärer Herrschaft ebenso noch umkämpft ist, wie schon zwischen bürgerlicher und proletarischer Emanzipation. Es sind dies an der Schwelle zum 20. Jahrhundert mehr denn je Zeiten der totalen Umwälzung aller Lebensbereiche und zudem der Wissenschaften. Grundlagen der Geometrie und Physik, das uralte Weltbild der Menschen, wird durch die Relativitätstheorie nicht weniger erschüttert als das Alltagsleben derer, denen kapitalistische Krisenschübe den Boden unter den Füßen wegziehen. Nichts wird mehr so sein wie zuvor. Das wird bereits geahnt und ruchbar, bevor es manifest wird. Der säkulare Prozess ist längst kenntlich. Dahindämmern der Religion, Heraufziehen der Moderne, Umwertung aller Werte. Und eben das wird ästhetisch verarbeitet, bearbeitet, durchgearbeitet. Es wälzt die Künste um, nicht zuletzt die Literatur und die Musik. Doch bebildern Dissonanz und das Atonale dieser neuen Musik nicht nur die Verwerfungen der modernen Welt, ihre grundstürzende Fragilität, sondern auch das neugierige Subjekt, das fragend, zweifelnd, tastend, nicht sich zurücksehend in die Vormoderne, sondern etwas Neues sucht. Alles in allem genommen haben diese Kunstrichtungen die avantgardistische Revolution in den Künsten im Grunde nur verstärkt, die ja bereits stattgefunden hatte, bevor die Welt, deren Zusammenbruch sie ausdrückten, effektiv in Stücke brach. Drei Dinge sind bei dieser Revolution im Zeitalter des Kataklysmus von Bedeutung. Die Avantgarde sollte sich schließlich zum Bestandteil der etablierten Kultur entwickeln. Sie wurde zumindest teilweise von den Alltagsstrukturen aufgesogen. Und was vielleicht am wichtigsten ist, sie wurde auf dramatische Weise und in wahrscheinlich stärkerem Maße politisiert als die Künste irgendeiner anderen Epoche seit dem Zeitalter der Revolution. Dabei darf nicht vergessen werden, dass sie niemals dem Geschmack und den Interessen der Masse und nicht einmal dem der westlichen Öffentlichkeit entsprochen hat. Obwohl sie letztlich stärker auf sie einwirken sollte, als es dieser Öffentlichkeit im Allgemeinen bewusst war. Die Avantgarde hat nichts geboten, woran die Menschen, abgesehen von einer etwas erweiterten Minderheit, als sie vor 1914 bestanden hatte, Gefallen finden konnten. Die mitteleuropäische Avantgarde im Zeitalter des Kataklysmus fand nur selten den Ausdruck zur Hoffnung, obwohl doch ihre politisch-revolutionären Mitglieder mit ihren ideologischen Überzeugungen durchaus einer optimistischen Zukunftsvision anhingen. Ihre größten Errungenschaften, fast alle vor der Herrschaft von Hitler und Stalin entstanden, waren fast alle Ausdruck von Apokalypse und Tragödie. Kein anderer politischer Umbruch des 20. Jahrhunderts hat einen vergleichbaren Einfluss auf die kreative Vorstellungskraft gehabt. Die russische Revolution bildete allerdings keine vergleichbare Inspiration. Ein Reich, das dem Untergang geweiht war, als Metapher für eine westliche Elitekultur, die selbst vor dem Zusammenbruch stand. Solche Vorstellungen hatten schon lange in den dunklen Ecken der mitteleuropäischen Imagination gehaust. Ein deutschsprachiger Schriftsteller aus Prag hatte die Unbegreiflichkeit der individuellen und kollektiven Prädikamente des Menschen noch absoluter empfunden und dargestellt. Franz Kafka, dessen Werk fast ausschließlich erst posthum veröffentlicht werden sollte. Es war eine Kunst aus der Perspektive jenes Engels der Geschichte, den der deutsch-jüdische Marxist Walter Benjamin in Paul Klees Gemälde Angelus Novus zu erkennen glaubte. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Westlich der Zone aus Zusammenbruch und Revolution war die Empfindung von einem magischen und unausweichlichen Kataklysmus weniger stark. Aber die Zukunft schien ebenso rätselhaft zu sein. Trotz des Traumas, das der Erste Weltkrieg hinterlassen hatte, war die Kontinuität zur Vergangenheit in dieser Region bis in die 30er Jahre, dem Jahrzehnt der Weltwirtschaftskrise, des Faschismus und des ständig näher rückenden nächsten Krieges, noch nicht so augenscheinlich zerstört worden. Auch rückblickend betrachtet scheint die Stimmung unter den westlichen Intellektuellen weniger verzweifelt, eben hoffnungsvoller gewesen zu sein, als die der Mitteleuropäer, die nun zwischen Moskau und Hollywood verstreut und isoliert waren. Westliche Intellektuelle glaubten noch immer, dass sie bedrohte, aber noch nicht endgültig zerstörte Werte verteidigen und den Lebenskeim ihrer Gesellschaft wieder zum Leben erwecken könnten, wenn nötig durch Transformation. Die Blindheit des Westens gegenüber den Fehlern der stalinistischen Sowjetunion hatte sich vor allem der Überzeugung zu verdanken, dass dieser Staat immerhin die Werte der Aufklärung verkörperte, im Gegensatz zur Auflösung der Vernunft durch den Faschismus. Dass dieser Staat also den Fortschritt im alten und einfachen Sinn symbolisierte, der so viel weniger problematisch war als Walter Benjamins Sturm, der vom Paradiese her weht. Tatsächlich vermittelten nur Ultrareaktionäre die Empfindung, dass die Welt eine unfassbare Tragödie sei. Was im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt, indem er es ausspricht. Wollte man unbedingt die Geburtsstunde der musikalischen Moderne festlegen, So käme dafür kaum ein anderes Datum in Frage als der 21. Dezember 1908. Denn an diesem Tag fand, von den obligatorischen Eklats begleitet, die Uraufführung jenes Werkes statt, das wie kein anderes den Bruch mit der Tradition besiegeln sollte. Arnold Schönbergs Streichquartett in Fis-Moll, Opus 10. Unerhört schon die menschliche Stimme, die mit dem dritten Satz in die klassischste aller kammermusikalischen Besetzungen einbricht. Und erst recht der Verzicht auf eine festgelegte Tonart im finalen Satz. Dessen Einleitung aus gleichsam schwebenden, weil nie dingfest zu machenden Klängen markiert den Übergang in eine freie Atonalität, und nichts bringt den Charakter dieser Zäsur besser auf den Begriff als die Zeile, mit welcher der Gesang anhebt. Ich fühle Luft von anderen Planeten. Dabei wird mancher, der heute das Stück ohne große Vorkenntnisse hört, sich vielleicht wundern, dass von all dem, was das Klischee mit dem Namen Schönberg assoziiert, beißende Dissonanzen, extreme melodische und dynamische Sprünge, kurz Musik an der Schwelle zum Krach, darin gar nicht so viel zu hören ist. Das Streichquartett hat, gerade auch in seinem letzten paradigmatischen Satz, vielmehr einen lyrischen, beseelten Charakter, geeignet, all die zu enttäuschen, die im Werk am liebsten auf ihre vorgefasste Meinung stoßen. Zu lernen ist daraus nur, dass das Neue der neuen Musik sich dem oberflächlichen Hören gerade entzieht, nie einfach handgreiflich da ist. So sehr das Fehlen der Vorzeichen, welche in traditioneller Musik die Tonart festlegen, signalisiert, worauf es ankommt, so wenig ist es schon die Sache selber. Um sie zu erschließen, muss man den Prozess schon ganz durchhören, den das Quartett der Tonalität macht. Denn darin geht es tatsächlich ums Ganze. Die Kritik der Tonalität, so lautet die entscheidende Erkenntnis Schönbergs, muss auf weit mehr zielen als auf die Emanzipation der Dissonanz. Auf einen musikalischen Verlauf, der nicht durchs Schema vorgegeben ist. Und es ließe sich die Geschichte der neuen Musik als die Entfaltung genau dieser Erkenntnis schreiben. Das tragende Prinzip der Dur-Moll-Tonalität, die Gravitation zum Grundton, bestimmte ja nicht bloß die Regeln der Akkordzusammensetzung und Auflösung, sondern genauso den Aufbau der großen musikalischen Formen. Wie sehr einer auch vom Wege streunte, irgendwann würde er schon, ganz wie von unsichtbarer Hand geleitet, wieder in seiner Ausgangstonart ankommen. Das selbstbewusste Fortschreiten der Hauptstimme durch alle musikalischen Entwicklungen hindurch, dass die bürgerliche Kunstmusik so signifikant von ihren polyphonen, mythisch ums göttliche Zentrum kreisenden mittelalterlichen Vorläufern abhob, war so immer auch scheinhaft. Als ob. Demgegenüber macht die Bewegungsform des Fis-Moll-Quartetts die Entfaltung immer neuer, einander kontrastierender thematischer Entwicklungen, die Probe wie ein musikalischer Zusammenhang zu gestalten wäre, der weder Sache noch Subjekt äußerlich bliebe, wie, mit anderen Worten, musikalische Geschichte zu schreiben ist. Die entscheidende Frage kann mit dem Abstand eines Jahrhunderts freilich nicht die sein, die die Zeitgenossen verstört oder empört so umtrieb. Wie einer darauf kommen könne, so zu komponieren. Das hat mit der Arbeit eines halben Lebenswerkes Adorno denen, die es wissen wollen, erklärt. Und dahinter zurückzufallen, ist bei Strafe musikalischer Dummheit verboten. Das zu lösende Rätsel besteht vielmehr darin, warum die neue Musik immer noch als revolutionäre, unüberholte, eben neue erscheint. Wie eine Zeitenwende volle 100 Jahre dauern kann. In keiner anderen Kunstgattung ist ja die Moderne so schwer zu assimilieren wie in der Musik. Mit nichtlinearer Erzählweise können Bestseller geschrieben und Kassenschlager gefilmt werden. Abstrakte Maler werden sogar von der Boulevardpresse gefeiert. Und würden Einkaufszentren architektonisch nach dem Muster jenes tonalen Kitsches entworfen, der darin aus allen Lautsprechern quäkt, käme man aus dem Lachen über so viel König Ludwig Anachronismus gar nicht mehr heraus. Zwar mögen wenigstens Schönberg, Berg und Webern als Vertreter der sogenannten klassischen Moderne beflissen ins Pantheon der Meister aufgenommen worden sein, aber man muss nur die Indignation einer durchschnittlichen Konzertbesucherin beobachten, wenn sich zwischen Brahms und Beethoven eins von deren Werken verirrt. Wie sie sich Gott ergeben ins Unvermeidliche schickt, streng darauf achtend, ihr Gesicht gerade so weit zu verziehen, dass es nicht allzu banausig wirkt. Spätestens dann weiß man, dass die Avantgarde von heute noch lange ins Reservat der Spezialistenkonzerte und öffentlich-rechtlichen Spätprogramme eingehegt bleiben wird. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Musik an sich der bürgerlichen Gesellschaft eigentümlich fremd bleibt. Als die begriffsfernste Kunst ist sie zugleich die sinnlichste wie die geistigste. Die Töne, die auf nichts als auf sich selbst verweisen, gehen beim Hören unmittelbar unter die Haut und stehen dabei der Welt des Stofflichen fern wie die Sterne. So kreatürlich wie transzendent muss Musik daher stets gebändigt werden, um nicht die engen Grenzen menschlichen Mittelmaßes zu überschreiten. Bei allem Kultus, der um sie betrieben wird, gilt daher das Bonmot, dass der Bürger keine Musik mag, sondern bloß, dass sie so hübsch klingt. Er gutiert sie, mit anderen Worten, dort, wo sie sich ihm und seiner Welt anschmiegt und darüber ihr Eigenstes vergisst, wo sie mit Tönen Bilder malen will, in die der Hörer sich einfühlen kann, ob von harmonischem Glanz und männlicher Kraft oder von innerer Tiefe und mütterlicher Geborgenheit. Selbst die größten bürgerlichen Meister waren nie ganz frei von derart feudaler Servilität. Erst in der neuen Musik wird durch den Verzicht auf Nachahmung und Einfühlung, auf Phrase und Klischee, der Anspruch auf künstlerische Autonomie ganz ernst genommen. In gewissem Sinne ist sie erstmals ganz Musik und damit der Gesellschaft gänzlich unheimlich. Es handelt sich dabei um ein unheimliches im echt freudschen Sinne, nämlich unheimliche Ähnlichkeit. Im Zweideutigen der Musik begegnet die bürgerliche Gesellschaft ihrem ureigenen Ineinander von Archaik und Abstraktion. Den Bann darüber zu lüften, macht den Erkenntnischarakter einer Musik aus, die zugleich, indem sie sich die Freiheit nimmt, die Triebkräfte des Unheils zur ästhetischen Erscheinung zu bringen, die Gestalt realer Freiheit antizipiert. Um es mit Peter Hacks zu sagen, nur Strukturen gehen durch Strukturen wieder zu spiegeln. Das ununterbrochene Gedüdel, mit dem alles besser gehen soll, Tagwerk und abendliche Erholung, Geld ausgeben und Seele baumeln, ist daher vor allem anderen Immunisierungsstrategie. Musik, schreibt Richard Leppert, habe ihre utopische Würde daran, dass sie sich nicht besitzen lässt. Kulturindustrie müht sich hartnäckig um den Nachweis des Gegenteils. Im Flächenbombardement im Viervierteltakt wird eine Musik beschworen, die nicht mehr durch Apperzeption festgehalten und durch Hingabe verewigt, sondern handhabbar gemacht wird. Die unablässige Wiederholung der immer gleichen Kulturwaren, die noch dem unaufmerksamsten Hörer die auffälligsten Phrasen als Ohrwurm einhämmert, ist dabei vom gleichen Schlage wie die ehrfurchtgebietende CD-Sammlung oder die als kostbares Statussymbol erworbene Konzertkarte. Verzweifelte Versicherung gegen die Flüchtigkeit des Klangs, welcher die Parteigänger alles Bestehenden so verstört. Die Avantgarde kann das nicht unberührt lassen. Und umso wichtiger, als sich die Fortschritte der Musikfeindschaft im gleichen Medium vollziehen, wie die der Musik selber. Gerade die musikalische Industrialisierung stellt neue Musik vor ein schwer lösbares Dilemma. Während den Werken, die ihrer ganzen Struktur nach aufs Ungedeckte, Experimentelle gehen, die Verbreitung als auf Tonträgern verewigtes Ereignis am wenigsten gemäß ist, sind sie doch zugleich, weil sie kaum irgendwo zum üblichen Repertoire gehören, am meisten darauf angewiesen. Die Aufgabe, eine Musik zu komponieren, die es fernab des Konzertsaals mit den technischen Reproduktionsmedien wahrhaft aufzunehmen vermöchte, harrt bis heute noch ihrer überzeugenden Lösung. Das verleiht ironischerweise just der Avantgarde eine Aura des Konservatismus. So rächt sich, dass nicht der neuen Musik gelang, was einmal ihr Anliegen war, bevor die technische Entwicklung es bewusstlos vollstreckt hat. Die Beseitigung der behaglichen bürgerlichen Musikkultur. Wo Radio, Fernseher und Stereoanlage zur Selbstverständlichkeit geworden sind, fällt es schwer, sich das Ausmaß des Einschnitts zu vergegenwärtigen, den deren Einführung einmal bedeutet hat. Dass noch vor gar nicht so langer Zeit jemand, der Musik außerhalb des Konzertsaals hören wollte, sie selber machen musste. Dass es einmal eine Musik gegeben haben soll, die nicht auf Knopfdruck da war. Schwer vorstellbar daher auch, wie sehr jener Einschnitt die neue Musik ihres traditionellen Resonanzraums beraubt hat. Der Fähigkeit zum lebendigen Nachvollzug des Werks. Wie Schönbergs Streichquartett auf Hörer angewiesen bleibt, die das Nachzittern der darin aufgehobenen Sonatenhauptsatzform zu vernehmen wissen, aus heutiger Perspektive also auf die unwahrscheinlichsten biografischen Zufälle, so bleibt insgesamt die neue Musik angewiesen auf die bestimmte Negation der traditionellen. Soll, wie die Freisetzung von tonalen Fesseln es versprach, ein musikalisch mündiges Subjekt sich konstituieren, dann allemal nicht im von Kulturbehörden subventionierten stillen Kämmerlein, sondern einzig in Auseinandersetzung mit dem, was gesellschaftliche Objektivität verkörpert, dem musikalischen Mainstream. Aus dessen Widersprüchen hat neue Musik einmal ihre Kraft bezogen. In seiner heutigen, depravierten Gestalt erhält er sich hingegen durch seine träge, widerspruchsfreie Omnipräsenz. Zu unernst, als dass sich aus ihm ernsthafte Konsequenzen ziehen ließen, entwaffnet er durch Schwäche. Eine auf Schmiermittel und schöne Stellen reduzierte Tonalität besitzt zu wenig Substanz, als dass sie ihrem Gegenpart welche verleihen könnte. Natürlich werden viele einwenden, es gebe doch ganz bedeutsame und furchtbar avancierte Modelle in der Popmusik. Aber so lecker Coca-Cola ist, so unsinnig wäre der Versuch, sie in die gleiche Kategorie wie einen Grand Cru zu erheben. Ähnlich verhält es sich mit Alternative Rock und freier Atonalität. Wer den Unterschied nicht als evident erfährt, ist für beide verloren. Subjekt zu sein heißt, etwas zu sagen zu haben, was umgekehrt heißt, ohne dass dieses Etwas verbindlich wäre, kann es auch das Subjekt selber nicht sein. Das demonstriert eindringlicher als jede soziologische Erwägung die immanente Entwicklung der neuen Musik. Was sie avisiert, ist der Einstand von subjektiver Freiheit und objektiver Notwendigkeit. Dass eine Musik, die allein der Logik der Sache folgt, ohne ein ihr äußerlich auferlegtes, zugleich eine hochgradig individualisierte wird. Eben das wird unterminiert vom Triumph einer Autonomie, die keine Bestimmungen gelten lässt als ihre eigene. Die Befreiung des Klangs aus allen traditionellen Banden bewirkt zugleich, Musterfall einer Dialektik des Fortschritts, dessen Entqualifizierung. Wo keine Kombination der Töne mehr über andere privilegiert wird, werden alle gleich gültig. Ohne den Kontext von Dur und Moll, der den Höhen und Intervallen ihre Bedeutung in Bezug auf den Grundton zuweist, transformieren sich diese in reine Frequenzverhältnisse, physikalischen Rohstoff. Selten, dass es, wie etwa in den Werken Helmut Lachenmanns, gelingt, die unscharf gewordene Trennlinie zwischen Ton und Geräusch so zu reflektieren, dass der Reichtum an möglichen Klängen potenziert wird. Häufiger mündet sie in einer Verarmung des kompositorischen Vermögens. Die Degradierung des Materials verführt zur Willkür, dazu mit ihm zu verfahren oder sich ihm zu unterwerfen. Für die erste Option stehen zahllose zwölftönige und serialistische Stücke mit ihren perfekt durchorganisierten Reihen, in denen alle Klangparameter ineinandergreifen wie Rädchen im Getriebe und der Fetisch der Regel weder Subjekt noch Sache zu ihrem Recht kommen lässt. Für die zweite Option der Zen-Buddhismus eines John Cage, der Subjektivität gleich ganz verwirft und die Lehre des reinen, an sich selber unbestimmten Klangs als reine Offenbarung feiert. Das imstande allgemeiner Unfreiheit, Freiheit auch im musikalisch Besonderen kaum dauerhaft gedeihen kann, schafft eben beständig das Bedürfnis, wieder Halt am Heteronomen zu gewinnen. Während das Sekuritätsverlangen sich bis in die 50er und 60er Jahre hinein noch unterm avantgardistischen Banner artikulierte, von Adorno unter dem Stichwort »Das Altern der neuen Musik« registriert, tritt es in den letzten Jahrzehnten vorrangig als provokative Absage an Negativität überhaupt auf. In Gestalt von Minimalismus und neuer Einfachheit, Neoromantik oder gleich russisch-orthodoxer Geistlichkeit schnappt die der neuen Musik aufgezwungene Selbstbezüglichkeit über ins postmoderne Epaté l'Avantgarde. Doch auch die offen Affirmativen abgezogen, lässt sich ein gewisses Erschlaffen der Avantgarde schwer leugnen. Es entsteht die merkwürdige Situation, dass heute, dank der Freisetzung der musikalischen Produktivkräfte, im Einzelnen wahrscheinlich mehr gute Musik als je zuvor komponiert wird und dass diese im Ganzen doch zugleich um so viel weniger schlagend gerät. Man vergleiche etwa das von Pierre Boulez, dem wohl bedeutendsten Komponisten der Schönberg-Nachfolge, in den 80ern geschriebene Repond mit dessen Vorläufer, der 1951 uraufgeführten und bald darauf vom Künstler verworfenen Polyphonie X. Kaum abzustreiten, dass in dem früheren Stück, einem der ersten, das mit elektronischen Mitteln arbeitete, diese noch kaum bewältigt sind. Was dort noch ungeschlacht aus dem Korpus der Stimmen herausragte, ist im späteren Werk, einem veritablen Meisterstück, harmonisch ins Gefüge der Klangfarben und Schichtungen integriert. Aber gerade dieser Charakter des Gediegenen lässt Repond erstarren. Nichts erinnert darin mehr an den Schock, den das Eindringen der Elektronik ins traditionelle musikalische Handwerk dem Publikum einmal versetzt hat. Die Sterilität, welche die neue Musik bedroht, spiegelt sich auch in der ihr verpflichteten Musikwissenschaft wider. Was sich in Deutschland noch auf Adorno beruft, verliert, von wenigen Ausnahmen abgesehen, im akademischen Überlebenskampf allzu leicht den revolutionären Gehalt der kritischen Musiktheorie aus den Augen. US-amerikanische Autoren hingegen widmen sich, wenn es ihnen auf den gesellschaftlichen Gehalt von Musik ankommt, in der Regel gleich ganz jenen traditionellen oder populären Sparten, wo dieser Gehalt wenigstens noch offen zutage liegt. Susan McClary lastet heutigen Komponisten, wenig originell, deren angeblich elitäres Elfenbeinturm-Dasein an. Und doch verweist ihre Kritik an einem bestimmten Gestus der Unnachgiebigkeit auf eine reale Aporie, in die die neue Musik gestellt ist. Die objektive Nötigung, nicht mitzumachen beim harmonisch verklärenden Massenbetrug, droht stets, sich zum Habitus zu verfestigen, dem sehr männlichen Habitus des einsamen Wolfs, der allen Lockungen widersteht. Das Subjekt, das sich musikalisch als solches aufwirft, ohne gesellschaftlich gedeckt zu sein, ist, wenn auch die einzige Hoffnung, so doch gerade deshalb vor Hybris kaum gefeit. Insbesondere, wenn die Verzweiflung über die objektive Wirkungslosigkeit überhand nimmt. Das Beispiel Stockhausens, der über seine esoterischen Großkompositionen irre geworden, öffentlich die 9/11-Attentäter zu artistischen Vorbildern kürte, mag als warnendes Beispiel dafür stehen. Der Aporie ist nicht anders beizukommen als durch Besinnung, nicht zuletzt auf die Urszene neuer Musik. Was an der freien Atonalität bis heute unabgegolten ist, ist vielleicht weniger die Verfügungsgewalt über das musikalische Material. Das haben Zwölftonmusik und Serialismus in der Folge noch perfektioniert. Vernehmbar wird es vielmehr dort, wo das Subjekt die Kraft aufbringt, den festen Griff zu lockern, der die Musik ihm ähnlich machen soll. Wo es entbindet, was Schönberg einmal ebenso opak wie treffend das Triebleben der Klänge genannt hat. Genau das macht im Fis-Moll-Quartett die atemberaubende Wirkung jenes letzten Satzes aus. Dass nach der sich stetig steigernden Verdichtung aller musikalischen Beziehungen in den drei Sätzen zuvor, durch welche jede Note in den Dienst des Ganzen gesetzt ist, das Gefüge aufbricht und die Musik von der Last des ihr auferlegten Zweckes befreit, sich einmal verströmen darf. Es ist ein Moment radikaler Immanenz, welcher die subjektive Dynamik, das Voranschreiten zum selbstgesetzten Ziel, jäh sistiert. In ihm wird für einen Augenblick laut, was durch keinen Sinnzusammenhang antizipierbar, dem Subjekt irreduzibel fremd bleiben muss und eben deshalb davon kündet, was anders wäre. Mit nichts als sich selber korrespondierend geht die Musik ganz im Moment auf. Metaphysisches Glück, als leibhaftige Erfüllung. In dem ständigen Feriendomizil Amorbach etwa hielt ein Gasthof eine geheimnisvolle alte Gitarre bereit. Neben dem Pianino mit dem Mozart-Medaillon hing im Gastzimmer der Post eine Gitarre. Ihr fehlten ein oder zwei Saiten, die restlichen waren sehr verstimmt. Ich konnte nicht Gitarre spielen, aber riss mit einem Griff alle Saiten zugleich an und ließ sie vibrieren. Berauscht von der dunklen Dissonanz, wohl der ersten vieltönigen, an die ich geriet, Jahre, ehe ich eine Note von Schönberg kannte. Ich fühlte den Wunsch, so müsste man komponieren, wie diese Gitarre klingt. Philosophisch gedacht ist es schon so, dass bei Adorno eigentlich die Musik eine Stelle frei hält, so eine Art utopische Hoffnung. Also er sagt an einer Stelle, meine Musik ist nicht transzendent, aber sie transzendiert, also was das nun immer im Genauen heißen soll, aber die Musik steht schon ein für sozusagen ja eine andere Vernunft als die instrumentelle, und es ist auch heimlich eigentlich so, dass immer wenn Adorno Kunst sagt, denkt er eigentlich an Musik. Also das sieht man vielleicht auch an der ästhetischen Theorie, also die allermeisten Beispiele, da sind kaum Beispiele aus der Malerei oder der Skulptur, das ist eigentlich nur Musik und Literatur. Also das ist einfach eine starke Vorliebe von ihm, und ich würde sagen, dass sich das auch im ganzen Stil und in den Texten sozusagen ausdrückt. Und er hatte, es gibt so eine musikalische Sammlung von ihm, die dann, ich glaube, jetzt heißt die Moments Musicaux. Da wollte er gerne, dass die heißt Mit den Ohren gedacht. Das hat damals seinen Verleger abgelehnt, weil er das irgendwie einen blöden Titel fand. Aber das, also ich glaube, das ist schon, das sagt schon sehr viel über Adorno, dass er tatsächlich mit den Ohren gedacht hat. Also er hat ja mehrere so Stellen, wo er sagt, das Ohr ist eigentlich fauler als das Auge. Das Auge registriert immer alles ganz schnell, und das Ohr hängt dem irgendwie eher nach. Oder also ja, es ist irgendwie ein fauleres Organ. Da muss man natürlich dazu auch sehen, also Adorno ist ja Nietzscheaner. Bei Nietzsche ist das Ohr ja das Organ der Furcht, das noch sozusagen aus voraufgeklärten Zeiten kommt, wo die Leute noch durch dunkle Wälder irren und sozusagen noch auf ferne Laute im Gebüsch hören müssen und sowas. Also insofern hat das Ohr eigentlich so eine Art Zwischenposition. Es ist quasi archaischer als das abschätzende Auge, aber es ist jetzt schon auch aufgeklärter und vergeistigter als jetzt, sage ich mal, dass man irgendwas sich in den Mund steckt oder was oder schnüffelt oder so. Also das hat eigentlich so eine ganz interessante Zwischenposition. Allerdings, ich bin kaum auf Stellen gestoßen, wo das bei Adorno stark als also in dieser anthropologischen oder in diesem Sinne eigentlich eine Rolle spielt, sondern Hören ist bei Adorno immer schon spezifisch musikalisches Hören. Warum habe ich jetzt jahrelang immer diesen Adorno rauf und runter gelesen? Was ist jetzt eigentlich das Reizvolle an dem? Was macht den irgendwie so interessant oder so anziehend? Und natürlich ist es sozusagen, also so wie ich eben die Zwischenposition der Sinne beschrieben habe, also es ist nichts ganz Archaisches, aber auch noch nichts vollständig Aufgeklärtes, so wäre es mit der Erotik ja auch ein bisschen. Sie ist sozusagen nicht der blanke Sexus und Trieb, und sie ist jetzt aber auch noch nicht, also sie hat aber trotzdem noch sozusagen einen Bezug zur Sinnlichkeit oder zum Nichtsprachlichen oder zum nicht vollständig von Vernunft durchtränkten. Wenn ich so etwas wie eine Fragestellung formulieren sollte, so würde ich sagen, dass ich dem Verhältnis nachgehen will,